bewegt das Herz dann fort, das wiegte sich im Segen fort, voll Sehnsucht stand er da, spielt Mundharmonika. Und ringsherum, da war kein Licht, doch er sah plötzlich Land in sich. Da kamen sie all aus den Feuern hervor und dann sangen alle im Chor. Einen Hafen voller Matrosen, ohne Mädels, ohne Küssen, ohne Liebe gibt es nicht. In ein Hafen voller Matrosen, der braucht Mädels, der braucht Liebe, der will halten, was er verspricht. So ein Matrose muss im Hafen küssen, denn er will ohne Kuss von dem Hafen nichts wissen. Da bleibt der Mann von drum einen Hafen voller Matrosen, ohne Liebe. Ein Mädchen, das er herzt und küsst, weil das im Hafen üblich ist. Und wo er keine kann, da ging er auch an Land. Er weiß genau, er findet was, auf einen Hafen ist Verlass. Drum singen Matrosen so gerne im Chor, ein Lied, das klingt allen im Ohr. Voller Matrosen, ohne Mädels, ohne Küssen, ohne Liebe gibt es nicht. Denn mein Hafen, voller Matrosen, der braucht Mädels, der braucht Liebe, der will halten, was er verspricht. So ein Mann muss im Hafen küssen, denn er will ohne Kuss was wissen. Aber der Mann drum einen Hafen.